Willkommen, liebe Zuhörer. Ich stehe hier im Maschinenraum der Podcastwerke Cottbus. Neben mir stehen der Schichtleiter Herr Elektrobier und sein Kollege Herr Hastor. Herr Elektrobier, ich sehe hier viele Schrauben, die mit einer Mutter oder einem Splint gesichert sind. Schrauben haben doch ein Gewinde, wozu dann diese anderen Dinge? Vibration ist immer so ein Knackpunkt bei Verbindungstechnik. Eine Schraube basiert eigentlich darauf, dass sie zusammenhält halt an der Haftreibung. Und diese Haftreibung ist nur gegeben, wenn an meiner Schraube immer Zug drauf ist. Das heißt, der Schraubenkopf zieht die Schraube, das Gewinde quasi aus dem Bauteil raus. Ja, und das kann aber nur passieren, wenn der die halt immer rauszieht. Das fehlt zum Beispiel, wenn ich auf einmal irgendwie eine Kraft verliere, wenn aus irgendeinem Grund mein Bauteil sich mal ein bisschen senkt oder hebt, je nachdem. Auf einmal habe ich keine Spannung mehr dran und zack, könnte sich die Schraube ein bisschen rausdrehen. Das machte dann irgendwie ein paar Mal. Auf einmal liegt sie irgendwo in der Gegend, ich habe es nicht mitgekriegt und am Ende fällt mir mein Auto auseinander. Das wollen wir nicht haben. Und da gibt es dann eben nur verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Also ich hatte es ja schon erwähnt, wie beim Bolzen. Ich kann da zum Beispiel mit einer Mutter in der Gegenseite das Ganze haben. Dann bohre ich einmal durch beides durch, stecke einen Splint durch, fertig ist. Ich bohre einfach nur durch die Schraube durch und stecke da meinen Splint durch. Dann kann die Mutter auch nicht mehr weiter. Das Ganze ist dann eigentlich nur eine Verliersicherung. Also die Schraube bleibt an Ort und Stelle. Aber es kann halt passieren, dass sie eben nicht mehr die ganze Kraft ausübt, die sie ausüben soll. Ja, wenn einem der Podcast in den Ohren zusammenbräche, wäre das sicher nicht angenehm. Nun, aber was arbeiten Sie hier genau? Arbeit ist auch ein Begriff aus der Physik, durchaus anders definiert als jetzt Arbeit, was man so im alltäglichen Leben hat. Aber das ist ja nichts Neues, dass wir Sachen anders definieren. Und dann machen wir von da aus gleich nochmal einen Sprung zur Leistung. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Also Leistung sagt einfach nur, wie viel Energie habe ich in welcher Zeit umgewandelt. Das klingt anstrengend. Was machen Sie, damit Sie diese Arbeit aushalten? Irgendwo muss die Energie ja herkommen. Und die beziehe ich aus chemischer Energie. Nämlich, indem ich jetzt Sachen esse und diese verdaue. Das ist auch ein ganz tolles Konzept, hat sich die Natur gut überlegt, dieses Ding, auch vor allem mit diesen Speicherreserven für Energie, heutzutage nicht mehr ganz so nötig wie früher, aber an sich ein geiles Konzept und auch effektiver als das mit diesem Auto und wir verbrennen jetzt irgendwelche Sachen wirklich, also im bildlichen Sinne verbrennen. Ja, jeder, der Menschen kennt, die Diät machen, weiß, dass diese sehr genau die Kilokalorien zählen und zusammenrechnen. Und das kann man ja auch wieder dann in Joule umrechnen. Da fahren Sie doch bestimmt mit dem Auto zur Arbeit, oder? Alles hat irgendwo seine Effizienz. Und ja, aber die ist halt am Fahrrad ein bisschen höher als beim Auto, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich müsste es nochmal nachrechnen. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus und hat einfach den Vorteil, es ist weniger Schadstoff drin am Ende im Abgas. Was auch noch interessant ist bezüglich des Fahrrads, dass man einen relativ hohen Wirkungsgrad hat im Gegensatz zum Auto. Beim Auto waren das, oh, lass mich lügen, ich weiß es nicht, ich habe es mal gelesen, irgendwas um die 20-30% höchstens, ist schon eine Weile her, die Quellen, wo ich das mal hatte, von der umgewandelten Treibstoffenergie, die dann auch wirklich als Bewegungsenergie auf der Straße landet. Beim Fahrrad, wenn man dann in die Pedale so und so viel Energie reinsteckt, landet viel, viel, viel mehr direkt auf der Straße. Ja, das hängt eben dann damit zusammen, dass dieser ganze Motor, das sind alles Teile aus Metall, die sind schwer, müssen bewegt werden. Das ganze Ding beschleunigt immer wieder und wird immer wieder abgebremst. Also so ein Auto hat ja auch eine sehr viel größere Fläche als ein Fahrradfahrer, wenn ich das jetzt mal so grob vergleiche. Aber Autos sind doch auch viel schneller. An jedem Fortbewegungsmittel, was irgendwie Räder hat, gibt es Haftreibung, und zwar an den Rädern. Die braucht man nämlich, um sich nach vorne bewegen. Ich habe ja schon gesagt, Reibungskraft ist Normalkraft mal Reibungskoeffizient. Und eine Möglichkeit, um eine möglichst hohe Reibungskraft zu erzielen, das heißt, sich gegen eine möglichst große andere Kraft fortzubewegen, ist dann einfach die Normalkraft zu erhöhen. Das heißt, das ist die Kraft, die eben senkrecht auf meine Fläche wirkt. Also wenn ich mein Bier festhalte, ist das die Kraft, die quasi nach innen drückt, in die Flasche rein. Beim Rennwagen ist es die Kraft, die das Auto nach unten zieht, zum Beispiel die Gewichtskraft. Und es gibt jetzt einfach die Möglichkeit, vor allem beim Rennwagen wird das genutzt, da bringt man Spoiler an. Die drücken den Rennwagen, den Boliden, nach unten durch den Gegenwind und dadurch erhöht man die Normalkraft und kann auch die Beschleunigung erhöhen. Hätte er nämlich eine geringere Reibungskraft, dann würden die Räder durchdrehen und das Auto würde da ziemlich schwachsinnig auf der Gegend rumstehen und die Reifen verbrennen. Das will man nicht haben. Ich fürchte, unsere Zeit ist bereits wieder vorbei. Vielen Dank an die Herren Elektrobier und Hastor für diese Einblicke in den Maschinenraum der Podcast-Werke Cottbus. Mein Name ist Lars und ich gebe hiermit zurück ins Funkhaus von Wir hören Stimmen.